Vom 24. Juni bis zum 5. Juli wurden das Gedenkkomitee für den großen Führer Kim Il-sung in Russland, das Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung in Frankreich und Kuwait, das indonesische und das rumänische nationale Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung, das thailändische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung und das Gedenkkomitee der Sozialisten-Einheitspartei Syriens für Herrn Kim Il-sung gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 22. Todestag des großen Genossen Kim Il-sung politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste zu organisieren. Eine Veranstaltung zur Gründung des Gedenkkomitees für Genossen Kim Il-sung fand am 3. Juli im Internationalen Verein der Soziologie und Sonnenpolitik Studiengesellschaften in Osteuropa und Zentralasien statt.